Mein Kumpel hier, der ist 3000 Jahre alt. Bandagen schützen ihn und seine Gruselgestalt ist voll Stau. Mein untoter Mumienfreund. Kommt mir einer mal ganz blöd und fängt nen Ärger an, dann rufe ich ganz einfach meinen Modermann und er flieht vor meinem untoten Mumienfreund. Meine Freunde, die werden aus den Latschen kippen, macht der alte Mann aus dem fernen Ägypten den Sound. Mein untoter Mumienfreund, ja. Er ist verschrumpelt und mag humpeln, doch er ist mein Kumpel, mein untoter Mumienfreund. Mein untoter Mumienfreund. Mein untoter Mumienfreund.